Das ist natürlich stark zugespitzt, aber das Zitat enthält einen wichtigen Gedanken. Jahrhundertelang hatten die Menschen gegen die Natur zu kämpfen gehabt, gegen den Tod. Das bloße Überleben stand über dem Nachdenken über Ausbeutungsverhältnisse. Kriege und Krankheiten hatten den Menschen gewissermaßen unterhalten und getrieben. Nun aber, da der Kampf um das Überleben wegfiel, fingen sie an, gegeneinander um und bei der Arbeit zu kämpfen. Gleichzeitig gab es immer mehr Arbeiten, deren Sinn sich nicht direkt erschloss, weil er mit dem reinen Überleben nichts mehr zu tun hatte. So etwa wie die Telegrafie, die für Irina zwar eine Beschäftigung ist, aber keine Berufung. Tschechows Stück fällt in eine Zeit, in der in Europa Arbeit immer weniger eindeutig wurde, weil der Mensch in den Fabriken vor allem ein Rädchen in einer Maschine war. Genau diese Entfremdung sah Hermann Riehl in seinem 1861 erschienenen Essay »Die deutsche Arbeit« weitgehend positiv. Die Freude am Fleiß bei gleichzeitiger Ignoranz des eigentlichen Zweckes der Arbeit galt nun als besonders deutsch. Die Nützlichkeit und Gewinnorientierung waren für Hermann Riehl das Schaffen und Raffen gewesen. Ganz offensichtlich erwachsen diese Ansichten aus einem antisemitischen Weltbild. Deutsche arbeiten aus Freude an der Arbeit. Juden hingegen wollen nur Geld verdienen.